Erster für den Chorleiter. Von David. Ich suche Schutz bei Gott. Warum sagt ihr zu mir, flieht wie ein Vogel auf die Berge? Zweiter, denn die bösen Menschen spannen ihren Bogen. Sie legen den Pfeil auf die Sehne. Sie wollen im Dunkeln auf gute Menschen schießen. Dritter, wenn man die Grundlagen zerstört, was kann ein guter Mensch dann tun? Vierter, Gott ist in seinem heiligen Haus. Sein Thron ist im Himmel. Er sieht alles. Er prüft die Menschen. Fünfter, Gott prüft die guten Menschen. Aber er hasst böse Menschen und Menschen, die Gewalt lieben. Sechster, er wird Schlingen auf die bösen Menschen regnen lassen. Feuer, Schwefel und ein heißer Wind sind ihr Anteil. Siebter, denn Gott ist gerecht. Er liebt gerechte Entscheidungen. Gute Menschen werden ihn sehen.